Die Union ist lernfähig. Anders als vor 4 Jahren geht sie jetzt mit einem vollmundigen Versprechen in den Bundestagswahlkampf. Sie will die Einkommenssteuer moderat senken. Mit einem solchen populistisch verzagten Programm wie dem heute beschlossenen entfernt sich die Union noch weiter von dem, was die CDU in Leipzig selbst einst als vernünftig erkannt hatte, was sich aber nicht als wahlkampftauglich erwiesen hat, allenfalls für den politischen Gegner. CDU und CSU handeln wider besseres Wissen und im Wunsch, das Fiasko aus dem Jahr 2005 möge sich nicht wiederholen. Also verfällt die Union Wohlfallen, Schmeicheleien und verheißt dem Wähler und Steuerzahler Steuersenkungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Entlastung, aber wieder einmal ohne die grundsätzliche Entschlackung des undurchschaubaren Steuersumpfs, der im Verdacht steht, jenen die größten Schlupflöcher zu bieten, die eigentlich am meisten zur Aufrechterhaltung unseres Gemeinwesens beitragen sollten. Obwohl Finanzfachleute allenthalben vorrechnen, dass der Staat seine Einnahmen angesichts der Krise wird erhöhen müssen, beteuert die Union, die Mehrwertsteuer nicht weiter heraufsetzen zu wollen. Angesichts von fast 90 Milliarden Euro neuer Staatsschulden ist das nicht eben glaubwürdig, aber mit der Wahrheit und pessimistischen oder auch nur realistischen Perspektiven lassen sich Wahlen nicht gewinnen. Dann lieber versprechen, was sich nach der Wahl nicht wird halten lassen. So hat es vor 4 Jahren die SPD vorgemacht. Sie beschimpfte im Wahlkampf die Union unter anderem für die ehrliche Ankündigung der Mehrwertsteuererhöhung um 2%. Und sie stimmte, vernunftorientiert, wie ihr Finanzfachmann Steinbrück nun einmal ist, später als Juniorpartner in der Großen Koalition der Anhebung um 3 Prozentpunkte zu. Natürlich nur, um den Haushalt zu konsolidieren. Dass angesichts der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise das Ziel der Haushaltssanierung in weite Ferne gerückt ist, konnte damals wohl niemand ahnen. Nun aber hat sich herumgesprochen, dass die Neuverschuldung des Bundes in 2 Jahren nicht wie angestrebt auf Null sinken kann, sondern vielmehr bei etwa 70 Milliarden Euro landen wird, vorausgesetzt, es kommen nicht noch weitere heruntergewirtschaftete Industriezweige und wollen sich ihre folgenschweren Managementfehler vom Steuerzahler ausgleichen lassen. Wie gesagt, es hat sich herumgesprochen. Und die Union stellt den Wähler nun vor eine schwere Entscheidung. Lässt er sich Sand in die Augen streuen und glaubt er an die Verheißung von Steuersenkungen? Oder will er nicht vielmehr dazu beitragen, nachfolgende Generationen nicht immer weiter zu belasten? Eigentlich hätte es den C-Parteien gut angestanden, den Mahnungen ihres Parteifreundes Wolfgang Böhmer genau zuzuhören. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, einem der wirtschaftsschwächsten Bundesländer, warnt vor einer wachsenden Asymmetrie in der Einkommensverteilung in Deutschland, vor sozialen Verwerfungen. Steuern und Abgaben sind dazu da, diese auszugleichen und die Gesellschaft zusammenzuhalten. Dazu müsste der Steuersumpf trockengelegt, Ausnahmetatbestände mutig abgeschafft und endlich Transparenz in das Steuersystem gebracht werden. Die Große Koalition hat mit ihrer halbherzigen Abschaffung der Pendlerpauschale, die schließlich vor dem Bundesverfassungsgericht unterging, bewiesen, dass ihr dazu der Mut fehlt. Und lernfähig, wie die Union nun einmal ist, zieht sie daraus den Schluss, lieber mit einem irrealen, verlockenden Steuersenkungsversprechen in den Wahlkampf zu ziehen, als auf Vernunft zu setzen.